Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 52. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Die heutige, letzte Sendung der ersten Dekade des zweiten Jahrtausends fällt ein wenig knapper aus als sonst gewohnt, da ich mir erlaubt habe, zwischen den Jahrzehnten etwas kürzer zu treten und mich in diesem Sinn der Einfachheit halber selbst als Sendungsgast einzuladen, die Passage zwischen der vergangenen 51. und der kommenden, bereits mit Fritz-Peter Kersch vorproduzierten Folge 53 zu lesen. Da es Friedell gefiel, diesen Abschnitt kurz zu halten, dauert die ganze Angelegenheit diesmal nur etwas mehr als ein halbes Stündchen. Sicherlich gäbe es auch heute einiges zu kommentieren, Friedells Formulierung von den weißen Indianern beispielsweise, aber andererseits habe ich das Kommentieren immer gern meinen Gästen überlassen und kann daher auf eine Vielzahl vergangener Sendungen verweisen, die allesamt auf dem Website der Reihe unter no-na.net/Friedell nachzuhören sind. So möchte ich an dieser Stelle lediglich meinen Live-Hörerinnen ein besseres zweites Jahrzehnt im zweiten Jahrtausend wünschen, als mir das eben zu Ende gehende erste gewesen zu sein scheint. Künftigen Hörerinnen im Internet wünsche ich, dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen sein möge, und zwar mit sofortiger Wirkung. Erziehungsmanie. Im Allgemeinen beschäftigte sich das Interesse der gebildeten Kreise mehr mit den Gegenständen der inneren Verwaltung als mit den Fragen der Verfassung und äußeren Politik. Eine außerordentliche Bedeutung erlangten die Schriften des Marchese Beccaria, besonders sein Werk Dei Delitti e delle Penne, worin er mit edler Begeisterung gegen die Folter und die Todesstrafe und für eine öffentliche, unparteiische und humane Justiz eintrat. Es wurde in fast alle Kultursprachen übersetzt und bewirkte in mehreren europäischen Staaten eine Reform der Rechtspflege. Das Zauberwort, von dem sich die Zeit die Lösung aller sozialen, ethischen und wirtschaftlichen Probleme erhoffte, hieß Erziehung. Man wollte nicht nur das Kind, sondern auch das Volk, den Landmann, den Kleinbürger, den Proletarier erziehen und erblickte am Ende dieses moralischen Lehrkurses die Verwirklichung des paradiesischen Reiches der Menschenliebe, Glückseligkeit und Freiheit. In diesem Glauben an die Universalkraft der Pädagogik offenbart sich einer der charakteristischsten Züge dieser neuen Kultur, die im Wesentlichen von Lehrern und Pastoren geschaffen worden war. Allenthalben entstanden Philanthropinen, wie man die Reformschulen damals nannte, und andere Institute zur Volksbildung und Volksaufklärung. Leider geriet die Bewegung vielfach in die Hände reklamesüchtiger Wirrköpfe und Scharlatane. Die gesunden Grundprinzipien, vor allem die größere Beachtung der körperlichen Ausbildung und die freiere Methodik des Unterrichts, haben sich aber im Laufe der Zeit fast überall durchgesetzt. An der Spitze all dieser Bestrebungen stand Pestalozzi, der eigentliche Erfinder der modernen Erziehungstechnik, die auf eine gleichmäßige Ausbildung des Herzens und des Kopfes abzielte und nicht, wie bisher, vom Geiste des Lehrers, sondern von der Seele des Kindes auszugehen suchte. Im Einzelnen besaß Pestalozzi keine ganz klaren Anschauungen, sondern huldigte im Sinne des Zeitalters einigen abstrakten und nebulosen Ideen, vor allem der Theorie von der Naturgemäßheit des Unterrichts, die so vieldeutig und weitmaschig ist, dass man mit ihr in der Praxis alles und nichts anfangen kann. Diese hatte er aus Rousseau, der der Zeit den größten Teil ihres Schlagwörterfundus lieferte. Laissez-faire en tout la nature, lehrte er in seinem Buche Emile oder über die Erziehung. Die Physiokraten. Und denselben Grundsatz hatte für die Nationalökonomie, die man damals ebenfalls zum Gebiet der Volkserziehung rechnete, schon lange vor Rousseau Boisgilbert aufgestellt. Quand laisse faire la nature, indem er für eine von allen staatlichen Eingriffen befreite Entwicklung des Wirtschaftslebens eintrat. Ein halbes Jahrhundert später gründete D'Argenson auf dieses Postulat sein System des Laissez-faire. Der Klassiker dieser Richtung wurde Quesnay, der Leibarzt Ludwigs des 15., der zunächst in seinem Tableau économique die Forderung des Laissez-passer wiederholte und 1768 in seinem Werk La Physiocratie die Schule der Physiokraten begründete, die das ganze spätere Jahrhundert beherrschte. Das Wort will besagen, dass die Natur frei herrschen soll, weil allein aus den natürlichen Quellen der Wirtschaft Wohlstand und Fortschritt fließen. Daher wird der Merkantilismus verworfen. Nicht Handel und Industrie sind produktiv, sondern nur Grund und Boden. La terre est l'unique source de richesse. Die wichtigsten Bevölkerungsklassen sind demnach die Grundbesitzer, denn nur sie verfügen über einen wirklichen Reinertrag, und die Landarbeiter, die die eigentliche Klasse produktiv darstellen. Die Gewerbe- und Handeltreibenden hingegen bilden die Klasse steril. Der Wert ihrer Produkte ist immer nur gleich den Produktionskosten. Die Stoffe selbst können sie nicht vermehren. Sie sind daher, wie Turgot weiter ausführte, bloße Salariés, besoldete Diener der Ackerbauer. Freiheit des Austausches und Wettbewerbes führt von selbst zu natürlichen Preisen. Dies ist der Ordre naturel, dem die wirkliche Ordnung der Dinge, l'ordre positiv, möglichst angeglichen werden muss. Der Weg hierzu ist eine Aufhebung der bisherigen staatlichen Beschränkungen, Eingriffe und Lasten, der Fronden, der meisten Steuern, der Preisüberwachungen, besonders beim Getreide. Sie alle sind wieder die Natur. Diese neue Lehre ergriff alle geistig interessierten Kreise wie ein Fieber. Man begann sich in den Salons gegen die Monopole und Schutzzölle und für die Hebung der Landwirtschaft zu erhitzen. Die Nationalökonomie wurde Modewissenschaft. Gegen 1750, sagt Voltaire, wird die Nation der Verse, der Tragödien, der Lustspiele, der Romane, der Opern, der romantischen Geschichten, der noch romantischeren moralischen Betrachtungen und der Disputationen über Anmut und Knickse überdrüssig und beginnt über das Getreide zu raisonnieren. Es blieb aber im Wesentlichen beim bloßen Raisonnement. Und im Übrigen ersetzten, wie man bereits gemerkt haben wird, die Physiokraten oder Ökonomisten, wie sie vielfach auch genannt wurden, nur eine Einseitigkeit durch eine andere. Konzeption des Maschinenmenschen. Es ist das Verdienst des Engländers Adam Smith, aus dem Boden dieser Anschauungen eine haltbarere und umfassendere Theorie entwickelt zu haben, die sich in einem gewissen Grade bis zum heutigen Tage behauptet hat. Sein Hauptwerk Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations konstatiert zunächst zwei Produktionsfaktoren. Erstens die Arbeit, zweitens Boden und Klima. Der Wert aller Güter ist durch das Maß der Arbeit bestimmt, das auf sie verwendet wird und ihren natürlichen Preis bildet. Dieser ist nicht immer identisch mit dem Marktpreis, der noch von anderen Umständen, hauptsächlich vom Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage abhängt. Ferner unterscheidet Smith Gebrauchswert und Tauschwert. Bei demselben Gegenstand kann der eine sehr hoch und der andere gleich null sein. So haben zum Beispiel Wasser und Luft einen außerordentlichen Gebrauchswert und fast keinen Tauschwert. Und umgekehrt Diamanten und Straußenfedern einen sehr bedeutenden Tauschwert und einen sehr geringen Gebrauchswert. Die Größe des Volksvermögens ist abhängig von der Menge der Güter, die einen Tauschwert haben, und dieser wiederum von dem Maß der investierten Arbeit. Die Arbeit also ist der wahre Preis der Waren, das Geld nur ihr Nominalpreis. Smith ist somit kein reiner Physiokrat, da er jede Arbeit, nicht bloß den Landbau, als wertbildend und produktiv anerkennt und von den Gutsbesitzern sogar sagt, sie seien Menschen, die ernten, wo sie nicht gesät haben. Vielmehr erblickt er die wichtigste Gesellschaftsklasse in den Kapitalisten, die, indem sie ihr Geld in der Produktion anlegen und dadurch Arbeitsgelegenheit schaffen, die Wirtschaft am meisten fördern. In seinen praktischen Forderungen und Folgerungen ist er aber mit den Ökonomisten einer Meinung. Er verlangt vollkommene Handels- und Verkehrsfreiheit, Aufhebung der bäuerlichen Lasten und der Leibeigenschaft, der Preiskontrolle und des Zunftzwangs. Als das Idealmittel zur Hebung der Produktion erschien ihm die strengste Arbeitsteilung, mit anderen Worten die Mechanisierung der Arbeit. Dabei dachte er noch nicht an Maschinen, sondern bloß an die intensivste Spezialisierung der manuellen Tätigkeit. Ein Arbeiter, sagt er, kann in einem Tage 10 Stecknadeln erzeugen. In einer Manufaktur vermögen 10 spezialisierte Handfertige, die richtig ineinander arbeiten, in derselben Zeit 48.000 Stecknadeln herzustellen. Wir sehen, dass ihm, obgleich das Zeitalter der Maschinenkultur noch nicht angebrochen war, die neue Idee bereits ganz deutlich vorschwebte, die darin besteht, dass der Mensch nur noch als Wirtschaftssubjekt gewertet wird, ja eigentlich nur als Wirtschaftsobjekt, als Tauschartikel und Rad einer Maschine. Papin hatte bereits im Jahr 1690 in den Acta Eruditorum unter dem Titel »Neues Verfahren, bedeutende, bewegende Kräfte zu billigen Preisen zu erhalten« seine Experimente mit dem Dampftopf veröffentlicht. Also schon bei ihm stand das wirtschaftliche Moment im Vordergrund. Newcomen baute 1712 nach Papins Prinzip einen Apparat zum Heben von Wasser. 1769 erfand Arkwright die Spinnmaschine. In demselben Jahr nahm James Watt das Patent auf seine Dampfmaschine. 1786 gelang Cartwright die Herstellung des mechanischen Webstuhls und das Puddeln, die Gewinnung von Stahl aus Roheisen, das 1784 patentiert wurde, schuf die wichtigste Vorbedingung für den exakten Maschinenbau. Gegen Ende des Jahrhunderts waren die Maschinen in England bereits ziemlich verbreitet, auf dem Kontinent erst erheblich später. Wir stoßen hier wiederum auf die bereits mehrfach hervorgehobene Tatsache, dass in der menschlichen Kulturentwicklung das Primäre stets der Gedanke ist, auf den die entsprechenden Tatsachen ganz von selber folgen. Erst konzipierte der Engländer den Maschinenmenschen, und als dies geschehen war, blieb ihm gar nichts anderes mehr übrig, als die dazugehörige Maschine zu erfinden oder vielmehr wieder zu erfinden, denn sie war bereits dem Altertum bekannt, dass sie aber, und zwar von seinem Weltbild aus mit Recht, für eine bloße Spielerei hielt. Die Leicester-Schule. Das englische Schrifttum erlebte damals einen seiner Höhepunkte. Die Junius-Briefe, vielleicht das wirksamste politische Pamphlet aller Zeiten, hämmerten die Ideen des Liberalismus mit ebenso viel Energie wie Bosheit in alle Gehirne. Goldsmith dichtete seinen Vicar of Wakefield. Sterne, eines der merkwürdigsten Genies der Weltliteratur, schrieb den Tristram Shandy. Fielding machte in seinen Romanen die Figuren Richardsons lächerlich, indem er das pharisäisch Unanständige und Verlogene, Leere und Platte ihrer Kaufmannstugend zeigte, die bloße Firmenkorrektheit ist und immer den Taugenichts siegen ließ, der viel menschlicher und wahrhaftiger ist, weil er seine Triebe nicht unterdrückt oder wegheuchelt. Und Sheridans Lustspiele konservierten das Leben der damaligen Londoner Gesellschaft in dem reinen und starken Spiritus ihres Witzes. Alle diese Dichter besitzen die kristallklare Heiterkeit von Menschen, die über allen Situationen stehen, und ihr Esprit hat die seltene Eigentümlichkeit, dass er niemals schwitzt. Sie müssen ganz einfach geistreich sein. Sie öffnen irgendein Ventil ihres Gehirns und sofort strömt eine lustige Dampfwolke von zahllosen Paradoxien, Sottisen, Beaumonts, Bübereien heraus. Sheridans Leicester-Schule zum Beispiel kann tatsächlich noch heute als Unterrichtskursus der graziösen Bosheit gelten. Sie können doch nicht leugnen, dass Fräulein Vermilion hübsch ist. Sie hat so reizend frische Farben. Ja, besonders, wenn sie frisch angestrichen ist. Upfui, ich möchte schwören, dass ihre Farben natürlich sind. Man kann ja sehen, wie sie kommen und gehen. Gewiss kann man das sehen. Sie gehen am Abend und kommen am Morgen. Und wenn sie einmal ausbleiben, so kann sie ihr Mädchen um sie schicken. Aber eines steht fest, ihre Schwester ist oder war sehr schön. Wer? Frau Evergreen? Mein Gott, sie ist heute 56 Jahre. Nein, da tun sie ihr ganz gewiss Unrecht. 52 oder 53 ist das Höchste. Und ich finde, sie sieht nicht älter aus. Ach, nach ihrem Aussehen kann man nicht urteilen, denn man bekommt ja niemals ihr Gesicht zu sehen. Nun, wenn Frau Evergreen auch einige Mittelchen anwendet, um die Schäden der Zeit zu verdecken, so muss man ihr doch lassen, dass sie es sehr geschickt macht, jedenfalls besser als die Witwe Orkel, die eine sehr unbegabte Malerin ist. Nein, nein, Sie sind zu streng gegen die Witwe Orkel, denn sehen Sie, es liegt nicht daran, dass sie schlecht malt, sondern wenn sie ihren Kopf fertig hat, so fügt sie ihn so ungeschickt an den Hals, dass sie aussieht wie gewisse alte Statuen, bei denen der Kenner sofort bemerkt, der Kopf ist modern, aber der Rumpf ist antik. Sie sind zu boshaft, Milady. Ich glaube, echter Witz ist der Gutmütigkeit näher verwandt, als Sie anzunehmen scheinen. Gewiss, ich glaube sogar, Sie sind so nahe verwandt, dass Sie nie eine Ehe schließen können. Man wird zugeben, dass diese Gespräche durchaus keine Alterspatina besitzen, sondern gerade so gut gestern geschrieben sein könnten. Und dies ist einer der vielen Genüsse, die die Lektüre dieser Satiriker bietet. Man bemerkt mit großer Beruhigung, dass die Menschen schon vor 150 Jahren ein ebensolches Gesindel waren wie heutzutage. Der Abfall Nordamerikas. Während so das englische Leben auf fast allen Gebieten eine Steigerung erfuhr, erhielt das britische Imperium, das schon damals fast ein Weltreich war, einen empfindlichen Schlag durch den Abfall Amerikas. Die erste englische Kolonie im Westen war Virginia gewesen, unter der Königin Elisabeth von Abenteurern gegründet, die dort an mehreren Punkten Plantagenwirtschaften anlegten, hauptsächlich aber nach Gold suchten und dafür Tabak fanden. 1620 entstand durch die Landung der Mayflower, in der die Pilgerväter vor den religiösen Verfolgungen der Hochkirche Schutz suchten, die Puritanerkolonie von New Plymouth, so genannt nach dem Ort der Abfahrt, und mit ihr wurde die etwas später gegründete, ebenfalls puritanische Niederlassung Massachusetts vereinigt, deren Hauptort Boston war. Die Hauptnahrungsquellen dieser einfachen Ansiedler waren die Fischerei und der Schiffbau, für den der große Holzreichtum des Landes überreiches Material lieferte. Die Vertreibung der Holländer aus Neu-Amsterdam, das von da an New York hieß, und die Gründung Pennsylvaniens durch die Quäker haben wir schon erwähnt. In diesem Lande lag die wichtigste Stadt Philadelphia, gegründet im Jahre 1682. Im Süden wurden die großen Kolonien Carolina und Georgia an Virginia angeschlossen. Schließlich bildeten alle diese Gebiete einen zusammenhängenden, breiten Streifen an der Ostküste Nordamerikas. Die Verwaltung vom Mutterland aus geschah nach extrem merkantilistischen Prinzipien. Man verbot den Kolonisten, eigene Industrien zu errichten und ihre Rohstoffe anderswohin als nach England auszuführen, was, da dadurch jede Konkurrenz ausgeschlossen war, empfindlich auf die Preise drückte und große Erbitterung erregte. Dazu kam, dass England gerade durch den Sieg im Siebenjährigen Krieg die wirksamsten Vorbedingungen für den Abfall geschaffen hatte, denn nun waren die Staaten von der Umklammerung Frankreichs befreit, nicht mehr auf den Schutz der britischen Regierung angewiesen. Die Einführung von Auflagen auf eine große Anzahl englischer Importartikel führte zu dem Beschluss, alle Waren zu boykottieren, für die an England Steuern zu entrichten seien. Daraufhin ließ man in London diese Verordnungen fallen und erklärte, nur den Teezoll aufrechterhalten zu wollen. Aber die Gärung war schon zu groß. Das Volk verlangte stürmisch nach Selbstvertretung im Parlament und durch das ganze Land ging der Kampfruf »No taxation without representation«. 1773 warfen als Indianer verkleidete Patrioten die ganze Ladung eines Teeschiffes ins Wasser. 1774 beschloss ein Abgeordnetenkongress in Philadelphia den Abbruch des Handelsverkehrs mit dem Mutterlande. Damit war der Krieg unvermeidlich geworden. Unter der Führung George Washingtons wurde ein Freiwilligenheer gebildet, das gegen die englischen Soldtruppen, die zum Teil aus verkauften deutschen Untertanen bestanden, mit wechselndem Erfolge kämpfte. 1776 kam es zur Unabhängigkeitserklärung der 13 Vereinigten Staaten, die unter anderem den folgenschweren Satz aufstellte, dass alle Menschen frei und gleich geboren seien. Der Krieg dauerte 8 Jahre und schloss mit der Anerkennung der Unabhängigkeit sämtlicher Staaten im Frieden von Versailles. Die Amerikaner waren anfangs im Nachteil, da ihre Miliz bei aller physischen Geschicklichkeit und Terrainkenntnis nur den taktischen Wert eines Aufgebots von weißen Indianern hatte. In dem preußischen Oberst Friedrich Wilhelm von Steuben fand das Bundesheer aber einen talentvollen Organisator, und der Beitritt Frankreichs, Spaniens und Hollands gab dem Krieg eine für England sehr ungünstige Wendung. Diese diplomatischen Erfolge waren in erster Linie das Verdienst Benjamin Franklins, der in Paris als Unterhändler erschien und dort meisterhaft die damals so beliebte Rolle des schlichten Bürgers und geraden Republikaners spielte. Seine schmucklose Kleidung, sein ungepudertes Haar, seine bescheidenen Manieren erregten das Entzücken aller Salons. Man verglich ihn mit Fabius und Brutus, Plato und Cato. Sein Bild wurde überall verkauft, so dass sein Gesicht, wie er an seine Tochter schrieb, so bekannt war wie das des Mondes. Er wusste ganz genau, dass es sich nur um eine Mode handelte und nutzte sie als schlauer Geschäftsmann für seine Zwecke. Die Damen trugen Hüte und Frisuren à l'Independance, à la Bostonienne, à la Philadelphie, à la Nouvelle Angleterre. Die Herren gingen in grobem Tuch und dicken Schuhen à la Franklin und mit Knotenstock und großem runden Quäkerhut à la Penn. Der Marquis Lafayette, der am Kriege teilgenommen hatte, hing in seinem Zimmer 2 Tafeln auf. Die eine enthielt die amerikanischen Menschenrechte, die andere war vollkommen leer und trug die Überschrift »Die Menschenrechte der Franzosen«. Die französische Regierung nahm im Frieden von Versailles an England Revanche. Aber diese Revanche kostete sie 6 Jahre später ihre eigene Existenz. Beaumarchais und Chamfort. Die Stimmung der Zeit verdichtete sich zu elektrisierender Wirkung in der Hochzeit des Figaro, die 1 Jahr nach der Beendigung des amerikanischen Krieges zur Aufführung gelangte. Dass das Stück, das jahrelang mit den größten Zensurschwierigkeiten zu kämpfen hatte, schließlich doch erlaubt wurde, bedeutete bereits den Sieg der Revolution und die Kapitulation der alten Gesellschaft, die in dieser drohenden Feuererscheinung nur ein amüsantes Raketengeprassel erblickte. Die Privilegierten applaudierten ebenso entzückt wie der dritte Stand, als Figaro seinen berühmten Satz sprach: »Monsieur le Comte, qu'avez fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus.« Bei der Premiere war ein solcher Andrang, dass 3 Personen erstickten. Und es folgten über 100 Aufführungen, was damals etwa 10-mal so viel bedeutete wie heutzutage. Der Figaro führte den Untertitel »La folle journée« und sein Erscheinen bezeichnet in der Tat einen der tollsten Tage der französischen Geschichte. Beaumarchais sagte selbst, »Es gibt etwas Närrischeres als mein Stück, das ist sein Erfolg. Und Napoleon erklärte, im Figaro sei bereits die Revolution auf dem Marsche gewesen. Die Frechheit Figaros unterscheidet sich jedoch sehr wesentlich von der Rousseaus. Sie gehört noch zum Rokoko, ist graziös, bijouteriehaft, aimabel und voll Selbstironie. Sie ist die Frechheit des Lakaien, der noch im Dienst dessen steht, gegen den er unverschämt ist und sich daher in denselben Formen ausdrückt und bewegt wie er. Sie hat sich daher trotz scheinbarer Zügellosigkeit immer in der Gewalt. Beaumarchais ist noch durch zahlreiche Fäden mit dem Ancien Regime verknüpft. Seine Götter waren Geld und Genuss. Er entrierte zahlreiche große Handelsgeschäfte, wurde der Erfinder der Theatertantieme und auch sein Held Figaro ist ein zynischer Geldmacher. Andererseits berührt er sich mit Rousseau und Chamfort darin, dass seine Attacken nichts waren als eine geistreiche Vorrevolution, ein Gedankenspiel, aus der Freude an Sensation und Widerspruch geboren, ein Marionettentheater ohne bewusste Konsequenzen. Die große Wirklichkeit ging denn auch über ihn hinweg, wie sie über Chamfort hinwegging und über Rousseau hinweggegangen wäre, wenn er sie erlebt hätte. Schon Mirabeau schleuderte Beaumarchais die Worte entgegen: Erwarten Sie für die Zukunft nichts als den Vorzug, vergessen zu werden. Während der Revolution rettete er mit Mühe sein Leben. Die Polemik Chamforts, noch immer spielerisch, hat doch schon einen viel aggressiveren Charakter. In seinen Pensées sagt er ganz unverhohlen: Der Adel, heißt es, ist eine Zwischenstufe zwischen König und Volk. Ja, wie der Jagdhund eine Zwischenstufe zwischen dem Jäger und dem Hasen ist. Und ich betrachte den König von Frankreich nur als den König von ungefähr 100.000 Menschen, unter die er den Schweiß, das Blut und die Haut von über 24 Millionen anderer Menschen aufteilt. Eines Morgens bemerkte er zum Grafen von Lauragais: Ich habe eine Arbeit vollendet. Wie, ein Buch? Nein, kein Buch. Ich bin nicht so dumm, so etwas zu machen. Aber den Titel eines Buches. Und dieser Titel ist alles. Ich habe ihn bereits dem Puritaner Sieyès zum Geschenk gemacht, der ihn nach Belieben ausführen darf. Mag er dazu schreiben, was er will, man wird sich nur an den Titel erinnern. Nun, und wie lautet er? Was ist der dritte Stand? Alles. Was besitzt er? Nichts. In der Tat hat Sieyès seiner berühmten Broschüre, die eine so außerordentliche Wirkung übte, diesen Titel gegeben und ihn nur durch den dritten Satz vermehrt: Was verlangt er? Etwas zu sein. Der aber die epigrammatische Schlagkraft eher abschwächt. Und in der Tat hat man sich von dieser Broschüre nichts gemerkt als den Titel. Noch eine zweite, ebenso lapidare und zündende Devise der Revolution: Krieg den Palästen, Friede den Hütten, stammte von Chamfort. Im Übrigen aber war er durchaus kein Verehrer der Masse und der öffentlichen Meinung. Ein Einzelner, sagt er in den Pensées, kann nie so verächtlich sein wie eine Korporation. Und an einer anderen Stelle schreibt er: Das Publikum, das Publikum! Wie viele Dummköpfe müssen denn zusammenkommen, damit ein Publikum entsteht? Über die Nationalversammlung von 1789 bemerkte er: Betrachtet man die Mehrzahl der Abgeordneten, so hat man den Eindruck, als hätten sie nur darum Vorurteile zerstört, um Vorurteile zu haben. Etwa wie die Leute, die ein Bauwerk niederreißen, um Abbruchmaterial zu bekommen. Eines dieser boshaften Beaumonts führte zu seiner Internierung, als er nämlich beim Anblick der überall angebrachten Inschrift Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort bemerkte: C'est la fraternité de Caïn. Er wurde wieder freigelassen, sollte aber später ein zweites Mal verhaftet werden und beging infolgedessen einen Selbstmordversuch. Es ist nicht vollkommen aufgeklärt, ob er an diesem